die jetzt dann durch Mietenexplosion und Preisexplosion da ganz, ganz extrem zu sehen sind, natürlich auch in Frankfurt und München und so weiter. Und das ist ja durch diese Privatisierung. Eigentlich hat man doch verstanden, dass das nicht der richtige Weg war, dass wir von diesem Neoliberalen zurück müssen und nicht alles ausverkaufen. Und was findet in Oldenburg statt, als ob es diese Debatte nicht geben würde, werden fantastische, hervorragende, große, zentrale Grundstücke privatisiert. Maikäfer, ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Hallo, auch diesen Monat haben wir wieder was Neues. Und zwar haben wir seit diesem Monat einen Feed, einen RSS-Feed für unseren Podcast. Das heißt, damit könnt ihr euch in eure Lieblings-Podcast-App unseren Feed reinladen und werdet so immer automatisch informiert, wenn eine neue Folge raus ist und verpasst somit auch keine Maikäfer-Folge mehr. Informationen dafür findet ihr wie immer auf unserem Blog. Wenn ihr über die nächsten Folgen informiert werden wollt, könnt ihr unseren E-Mail-Newsletter bekommen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserem Blog. Habt ihr gute Ideen oder Lust, einen eigenen Beitrag mit uns zu gestalten und zu veröffentlichen? Dann kontaktiert uns doch per Mail an maikäfercast@riseup.net. Weitere Infos sowie den PGP-Schlüssel für Verschlüsselung findet ihr auf unserem Blog maikäfercast.noblogs.org. Hallo an alle Zuhörenden der mittlerweile vierten Folge des Maikäfer-Podcasts. Heute spreche ich mit Daniel Fuhrhopp. Und Daniel beschäftigt sich mindestens seit seinem Architekturstudium mit dem Thema Wohnen und Bauen, ist Autor der Bücher Willkommenstadt und Verbietet das Bauen. Und mit ihm will ich heute über Themen der Stadtentwicklung, Wohn- und Baupolitik sprechen und darüber, wie gutes Wohnen und eine solidarische Stadt für alle möglich werden können. Hallo Daniel, schön, dass du für ein Gespräch Zeit gefunden hast. Kannst du mir und den Zuhörenden kurz deine Perspektive auf dieses Thema erläutern? Ja, hallo Thomas und hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Maikäfer-Podcast. Ja, ich bin Betriebswirt übrigens. Ich hatte immer ein Faible für Architektur und habe leider dann sehr schnell feststellen müssen, ich selber werde kein guter Architekt. Ich habe nicht dieses Entwerfergehen in mir, aber ich habe diese Begeisterung für alles, was sich in der Stadt verändert und auch über Architektur hinaus. Und so kam es, dass ich dann ganz pragmatisch Betriebswirtschaft gemacht habe und einen Architekturverlag gegründet habe in Berlin-Kreuzberg. 15 Jahre lang habe ich den geleitet und dann verkauft. Kleiner Verlag, aber ich wollte inhaltlich arbeiten und das hat eben genau zu dieser Tätigkeit jetzt als freier Autor geführt mit 3 Sachbüchern. Und inzwischen, das muss ich vielleicht noch zufügen, seit einem Jahr bin ich Mitarbeiter an der Universität hier in Oldenburg in einem Forschungsprojekt, was bundesweit ist und was sich mit der optimierten Wohnflächennutzung beschäftigt. Also genau mein Thema eigentlich, ja, gegen Neubau, aber was dann? Was dann heißt, dass wir unsere Häuser, die es schon gibt, unsere Altbauten besser nutzen. Und das wiederum heißt, Menschen rücken mehr zusammen. Also von daher haben wir das Soziale und das Ökonomische und das Ökologische, das packt sich und das greift da zusammen. Ja, danke. Ich will kurz, bevor wir inhaltlich tiefer einsteigen, ein bisschen erläutern, wieso wir eigentlich dich aufgesucht haben als Gesprächspartner und wieso wir uns diesem Thema annähern wollten. In unserer Redaktion haben wir das Thema oder halten wir das Thema aus vielfältiger Perspektive für sehr dringend und notwendig, dass es angegangen wird. Daher haben wir uns dann in Oldenburg auf die Suche gemacht nach Akteurinnen und Akteuren, die mit Ideen oder mit Engagement sich für ein anderes Leben, andere Stadt, für eine andere Form von Bauen und Wohnen einsetzen. Aber dabei mussten wir feststellen, dass das zivilgesellschaftliche Engagement eher bescheiden ist. Also so Initiativen und Bewegungen, die man bundesweit kennt, wie Mietenwahnsinn stoppen oder die Solidarity Cities, Recht auf Stadtbewegung oder auch in den letzten Jahren aufgekommen Berlin, diese Enteignungskampagne, gibt es in Oldenburg praktisch nicht. Und dabei sehen wir aber die Probleme hier genauso, die es in anderen Städten gibt, wie Gentrifizierung in der Innenstadt. Wir sehen, ich glaube, alle Oldenburgerinnen und Oldenburger wissen, die Mietpreise steigen seit Jahren, die Immobilienpreise steigen seit Jahren. Und es gibt auch einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der schon seit Jahren auch festgestellt wurde und auch immer wieder auch Thema in Politik ist. Und zusätzlich jetzt in der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass sich die Lage nochmal verschärft. Das Motto bleibt zu Hause funktioniert ja nur dann, wenn man ein Zuhause hat und auch ein Zuhause, in dem man gut und gerne leben kann. Und das ist leider ja nicht für alle möglich. Denken wir an Wohnungslose, denken wir aber auch an Geflüchtete oder die in den Massenunterkünften leben, wie hier vor den Toren in Blankenburg, aber auch alle allein lebenden Menschen, isoliert lebenden Menschen spüren wahrscheinlich jetzt diese physischen und sozialen Distanzierungen am stärksten. Hier wäre Solidarität, denke ich, eine Antwort gewesen. Wir haben uns jetzt gefragt, wieso passiert hier in Oldenburg so wenig? Deshalb meine Frage an dich, Daniel, du kennst dich mit Oldenburg ja jetzt auch schon ein paar Jahren aus. Was glaubst du ist so spezifisch hier an der Stadt, dass hier dieser Schwung nicht so wirklich kommt? In der Tat bin ich von Berlin hier hingezogen und war 20 Jahre lang in Berlin und ich bin auch aufgewachsen in einer schmutzigen Großstadt Wuppertal. Und wenn man dann nach Oldenburg kommt, ist es ein bisschen wie die Truman Show oder wie Disneyland. Hier ist noch so die Insel der Glückseligen. Ja, es gibt hier Probleme, die sind aber nicht so offensichtlich wie in einer Stadt wie Berlin oder auch im Ruhrgebiet, sage ich mal. Und der Bestand an Wohnungen ist halt sehr stark in Ein- und Zwei-Familienhäusern. Also Oldenburg ist die Großstadt in Deutschland mit dem größten Anteil an Menschen, die in Ein- und Zwei-Familienhäusern leben. Und andererseits gibt es dann diese große Menge an Häusern, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, als viele Flüchtlinge hier hingekommen sind, 40.000 in eine Stadt mit 80.000 Einwohnern, also sehr schnell diese Zeilenbauten, die man überall noch sieht. Und da würde ich jetzt sagen, naja, die Klientel, die wie in Hamburg oder woanders Recht auf Stadt sich mobilisiert, die findet man ja typischerweise in diesen Gründerzeitvierteln, wo man das Problem hat, dass plötzlich Investoren kommen und Häuser aufkaufen und Eigentumswohnungen daraus machen und Luxus modernisieren. Das ist ja hier nicht so sehr der Fall. Wir haben andere Probleme, ja, wir haben auch mit diesen Ein- und Zweifamilienhäusern eine Herausforderung, sage ich mal, wie können die sich entwickeln, aber das ist nicht das, wo jetzt Großinvestoren zuschlagen und da ist vielleicht auch Oldenburg eher unterm Radar. Und bei den Zeilenbauten, da wohnen dann vielleicht auch nicht unbedingt diejenigen, die sich total extrem selber mobilisieren und engagieren und zusammenschließen. Habe ich schon ein bisschen darauf gewartet, dass vielleicht lauter Protest losgeht, wenn etwa jetzt im Moment die Häuser der Klävemann-Siedlung, die Klävemann-Stiftung, die von der Stadt Oldenburg verwaltet wird, da werden derzeit 96 Wohnungen in 6 Gebäuden abgerissen. Das sind eben diese Nachkriegsbauten da rund um den oberen Teil der Nadauster Straße. Und das finde ich schon ziemlich heftig, ja ziemlich extrem, dass eine Stadt sagt, ach ja, diese Häuser, wir waren zwar selber ganz lange schon dafür zuständig, die in Schuss zu halten, aber irgendwie haben wir das nicht geschafft und jetzt reißen wir sie halt ab, 100 Wohnungen für 200 Menschen. Und das heißt ja, man nimmt den Menschen die Heimat und sagt zwar, ja, was wir jetzt euch bieten, ist ja viel besser und toller und super, aber es ist trotzdem ein brutaler Prozess im Vergleich zu einer sanften Sanierung. Ja, und das hat jetzt nicht so einen Riesenprotest gegeben, warum auch immer, aber so würde ich das erklären. Ja, mit dem Wohnungsbestand, den wir in Oldenburg haben, aus dem heraus andere Herausforderungen einfach kommen. Okay, dann schauen wir vielleicht mal ein bisschen auf aktuelle Projekte in der Stadt, Neubauprojekte. Da sind wir vielleicht schon gleich auch bei dem Thema oder deiner Streitschrift verbietet das Bauen. Weil das könnten ja so Momente sein oder Punkte, an denen man ansetzen kann, wo man sagen könnte, hier haben wir ein Projekt, wieso wird das gebaut oder geht das nicht völlig in die falsche Richtung? Also wir müssen jetzt anfangen, eine andere Richtung einzuschlagen, aber hier wird schon wieder gebaut, nur für die Reichen. Hier wird schon wieder exklusive Neubauwohnungen geschaffen. Dass das vielleicht die Punkte sind, an denen sich auch Protest formieren kann oder zumindest der Moment, an dem mal dieses Thema auf den Tisch kommt, wenn es schon nicht groß angelegt und breit angelegt ist, aus den Stadtteilen kommt oder aus den, sag ich mal, den Gebieten kommt, wo es brennt, wo die Mieten steigen, wo Leute vertrieben werden, wenn schon nicht der Protest sich dort vor Ort organisiert, ist es dann vielleicht nicht der Moment, an den Neubauprojekten anzusetzen, die aktuell stattfinden? Also, dann nenne ich mal so ein paar Beispiele und ich sage auch schon mal vorab, was diese Beispiele verbindet. Etwas, was, ja, denke ich, in einem linken Podcast-Projekt sicherlich ist die Kritik daran sehr gut aufgehoben, nämlich am Ausverkauf von Grundstücken, am Ausverkauf der Stadt. Also wir haben seit Jahren bundesweit eine Debatte darüber, müssten nicht die Kommunen, müsste die öffentliche Hand nicht mehr die Hand auf Grund und Boden halten. Ja? Also es gibt richtig so eine Bodendebatte. Ja? Sollten wir nicht lieber Erbbaurechte vergeben, aber nicht gleich alles aus der Hand geben? Wir haben ja jahrzehntelang Privatisierung gehabt. In einer Stadt wie Berlin wurden 200.000 Wohnungen verhökert, ja, von der links-linken Regierung, Rot-Rot damals, ja, mit Sarrazin als Finanzsenator noch wunderbar, haben die uns die Probleme letzten Endes mit eingebrockt, die jetzt dann durch Mietenexplosion und Preisexplosion da ganz, ganz extrem zu sehen sind, natürlich auch in Frankfurt und München und so weiter. Und das ist ja durch diese Privatisierung. Eigentlich hat man doch verstanden, dass das nicht der richtige Weg war, dass wir von diesem Neoliberalen zurück müssen und nicht alles ausverkaufen. Und was findet in Oldenburg statt, als ob es diese Debatte nicht geben würde, werden fantastische, hervorragende, große, zentrale Grundstücke privatisiert. Ganz verschiedene Grundstücke von ganz verschiedenen Eigentümern, aber immer wieder wird privatisiert. Also wir haben am Hafen die Grundstücke, die dann von privat weiterentwickelt werden. Wir haben Gelände, die der Bundesimmobilienanstalt, also der BIMA, also Kaserneneigentümer gehören, Kasernengelände Donnerschwee, wurde zugelassen von der Stadt Oldenburg, dass Private das gekauft haben. Das ist jetzt alles privat und man muss sogar darüber streiten, ob die Polizei da mal die Geschwindigkeit kontrollieren darf, weil das ist ja Privatgelände. Wir haben ein Gelände direkt am Bahnhof, also wirklich fantastische zentrale Fläche, das gehört einem privaten Stromkonzern, kann das denn wahr sein? Das ist ja unfassbar, ja. Sowas, was mal Bahneigentum war, Bahneigentum ist doch Volkseigentum, ja. Also es ist ja unmöglich, dass das ein privater Stromkonzern entwickelt, mit Wettbewerb und so weiter, aber privat wird es entwickelt. Dann jetzt gerade Finanzamt Oldenburg, ein Gelände, was dem Land Niedersachsen gehört und das geht an einen privaten Entwickler. Am Rande der Innenstadt, zentrales Gelände, das ist doch eine öffentliche Sache. Wieso wird das nicht von der öffentlichen Hand? Wieso kriegt das nicht die Stadt Oldenburg? Wieso setzt die Stadt Oldenburg sich nicht im Kontakt mit dem Land durch und sagt, hey, wir haben das Planungsrecht, wir möchten auch die Hand auf dem Grundstück haben. Und auch, was ich ja wirklich empörend und entsetzlich finde, ist, dass selbst die Diakonie, also die evangelische Kirche, jetzt aktuell auch ein Grundstück verkauft an privat, um da was zu machen. Das heißt, wir haben sehr verschiedene Eigentümer, ja, Diakonie und Land und BIMA und das landet alles in privaten Händen. Und das ist wirklich konträr zu der Entwicklung oder zu dem Bewusstsein, was wir bundesweit haben, ein Ausverkauf öffentlichen Interesses und dann kann man eben ab einem bestimmten Grad nicht mehr kontrollieren, was passiert. Man kann nur sehr begrenzt beeinflussen, welcher Anteil von bezahlbaren Wohnungen, sozialen Wohnungen es gibt oder dass man auch Platz hat für andere Wohnformen, gemeinschaftliche Wohnformen und so weiter. All das ist zwar nicht unmöglich, wenn es Planungsverfahren gibt, da einen gewissen Einfluss zu haben, aber es ist natürlich ganz was anderes, als wenn das alles in der Hand der Stadt Oldenburg geblieben wäre. Und das ist eigentlich das, was schiefläuft seit vielen Jahren jetzt hier und was dann, muss man ja mal so ganz direkt ansprechen, der SPD-Oberbürgermeister und der Stadtrat mitverantworten leider. Ja, und ich habe das Gefühl, es wird viel über das Vorzeigeprojekt Fliegerhorst jetzt gesprochen und zumindest was ich mitbekommen habe, dort auch diskutiert. Das soll ja ein gemischtes Viertel werden. Dort sollen sehr viele Sozialwohnungen auch eingerichtet werden. Und dass man mit solchen Sachen dann nach vorne geht, aber die Projekte, die du jetzt angesprochen hast, darüber dann nicht geredet wird und das weiterhin so gehandhabt wird wie bislang. Und hier, du sagst private Investoren, ist ja irgendwie klar, was ist das, dass ein ganz anderes Interesse dann am Ende dort vorhanden ist, nämlich wahrscheinlich die Vermehrung von Vermögen. Ist ja ein Profitinteresse natürlich mit verbunden. Aber ich sehe auch problematisch klar, dass am Ende entscheiden dann über die Mietpreise natürlich die Eigentümer und nicht mehr, also Investoren oder späteren Privateigentümer und nicht mehr irgendwie eine Gemeinschaft oder die Kommune. Man gibt also aus der Hand, wie du sagtest, die Entscheidung über die Fläche, über den Wohnraum in die Hand von wenigen, die aber sehr wahrscheinlich ein anderes Interesse verfolgen als die Bedürfnisbefriedigung der Menschen, die dort wohnen. Jetzt sind wir aber auch schon sehr weit in übergeordnete Themen gekommen, ja. Wollten aber auch über verbietetes Bauen sprechen. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema. Wir sprechen über den Gebäudebestand, aber auch über deine provokante These, dass Neubau absolut nicht notwendig ist, auch wenn es immer wieder heißt, wir brauchen mehr Wohnraum, weil es an bezahlbarem Wohnraum mangelt, aber auch überhaupt an Wohnraum. Ich kann aus ökologischer Perspektive den Punkt voll und ganz verstehen, dass Neubau natürlich nicht ressourcenschonend ist. Aber mich würde nochmal die Rechnung interessieren, geht es am Ende auf, dass wir wirklich nur mit dem Gebäudebestand die Nachfrage nach Wohnraum decken können? Oder gibt es da noch eine Palette an Voraussetzungen, die vorher erfüllt werden müssten? Ja, die Antwort auf diese Frage will ich nochmal mit einem kleinen Schlenker zum Fliegerhorst verbinden, weil mir natürlich bewusst ist, dass wir wohl trotz meines Buches nicht morgen das Bauen verbieten werden und es auch noch weiter gebaut wird. Und unter den Voraussetzungen sage ich schon, wenn überhaupt gebaut wird, dann doch bitte sozial, ökologisch, vernünftig und mit einer Berücksichtigung des öffentlichen Interesses. Und da ist leider auch der Fliegerhorst jetzt nicht das total gute Gegenbeispiel, denn das, was immer hervorgehoben wird als Smart City und so weiter, ist vielleicht ein Fünftel der Fläche und es ist vielleicht ein Zehntel oder ich glaube sogar eher viel weniger noch der Wohnungen, während es kein Klimaschutz-Gesamtkonzept gibt für das ganze Fliegerhorstquartier, was irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen engagiert, motiviert vorne weg wäre, sodass jetzt das gesamte Fliegerhorstquartier die Standards einhalten würde, die man in dem einen oder anderen Neubauquartier in der Schweiz, in Niederlanden, in Dänemark hat. Ja. Also von daher ist das gesamte Fliegerhorstquartier auch ein bisschen eine Enttäuschung. Und auch da gibt es ja das ein oder andere Reihenhaus und Einfamilienhaus. Ich habe gar nichts gegen die Einfamilienhäuser, die es gibt in Oldenburg. Und da komme ich nämlich gleich zu, weil da verbirgt sich ein Teil der Lösung auf genau diese Frage, wo ist denn der Wohnraum in Oldenburg? Der ist in den Einfamilienhäusern natürlich drin. Das ist halt die Hälfte der Häuser hier. Das ist das Besondere an Oldenburg, ja. Aber wenn wir neu bauen, wenn wir so ein Fliegerhorst neu bauen, ja dann, bitteschön, mit einer Bauweise, die ökologisch das Allerbeste ist, was wir überhaupt haben. Und das wird halt nicht gemacht. Und das fängt schon damit an, dass natürlich, wenn man sich anschaut, wie viel Aufwand wird getrieben, wie viel Außen- und wie viel Innenfläche, dann ist natürlich eine kompakte Bauweise ökologisch immer besser als ein einzelgestelltes Einfamilienhaus. Das kann man halt schlecht verhindern. Ja, da kann man noch so viel Schnickschnack und Technik einbauen, dann wird es nur teurer. Ja, und von daher, das ist die vertane Chance jetzt beim Fliegerhorst gewesen, den gesamten Fliegerhorst, wenn schon, denn schon. Ja, und da gibt es ja auch Beispiele, dass man sowas machen kann. Ja, klar, in dem Moment, in dem ich sage, wir bräuchten gar keine Neubauten, kommt die berechtigte Frage, die du auch stellst, ja, reicht's denn sonst aus? Ja, ich würde ja auch gerne wissen, ob es wirklich ausreicht und ob wir das hinbekommen, genug Platz in unseren Wohnungen zu haben. Es ist nur so, wenn man mal die Zahlen anschaut, das mache ich als Betriebswirt sehr gerne, dann schaue ich halt, hey, wir hatten zur Zeit der Wiedervereinigung 1991 in Deutschland 35 Millionen Wohnungen. Bei fast derselben Einwohnerzahl wie heute sind 2 Millionen Unterschied vielleicht. Und wir haben inzwischen 7 Millionen mehr Wohnungen, wo Platz für 14 Millionen Menschen wäre. Oh, wo sind die alle hin? Und das kann man lokal genauso sehen. Man kann auch immer sehen, ja, die Einwohnerzahl steigt ein bisschen von Oldenburg, aber die Zahl der Wohnungen, die steigt auch. Und da normalerweise in einer Wohnung im Durchschnitt, so Bundesdurchschnitt, 2 Personen, ziemlich genau 2,0, wohnen, müsste es eigentlich reichen und es reicht nicht. Und warum reicht es nicht? Und das sind diese gesellschaftlichen Veränderungen, auf die man dann schauen muss. Mehr Einfamilienhaushalte, weniger Großfamilien, weniger so drei Generationen unter einem Dach. Da hat sich halt was verändert. Und jetzt, wenn sich das verändert, dann geht es halt nicht zurück nach früher. Es wird nicht mehr die Großfamilie geben. Ja, es gibt ein anderes Verhältnis von Mann und Frau, die alle ihren Berufsweg haben und alle sich verwirklichen wollen. Also was gibt es für andere Möglichkeiten, zusammen Wohnraum auch zu teilen, in irgendeiner Form enger oder nicht so eng, der aber irgendwie dazu führt, dass wir gemeinsam Wohnflächen nutzen. Und da sind die Antworten interessanterweise oft aus dem sozialen Bereich, aus Gewohnheiten, die man hat und die aber dann auch Wohnraum schaffen, so quasi nebenbei. Ja, und da gibt es schon durchaus so ein paar Möglichkeiten, Werkzeuge. Also ich sage mal, eigentlich muss man jemand, der allein im großen Haus ist, älterer Mensch, allein im Einfamilienhaus, gibt es natürlich ohne Ende in Oldenburg. Und die Frage ist, was bieten wir so jemand, der dort sich fragt, was mache ich denn? Ich fühle mich vielleicht gar nicht mehr wohl. Die Kinder sind ausgezogen. Ich bin allein auf 150 Quadratmetern. So angenehm ist es für mich nicht. Wie kann ich meine Wohnsituation verändern? Und da Hilfe anzubieten, Unterstützung, Infrastruktur, Fördermittel, Beratung, all das, das ist das, was wir auch in Oldenburg machen müssten. Du meinst, es braucht eine professionelle Anlaufstelle oder Institution, die eben diese Hilfe anbietet, diese Unterstützung und Beratung, damit dahin kommt, den vorhandenen Wohnraum, der in deinen Augen schlecht genutzt ist, weil nur eine Person auf viel zu viel Platz lebt, beispielsweise, dass der einfach sinnvoller, besser genutzt wird und so kann man gleich schon wieder viel mehr Menschen im Bestand unterbringen. Ja, für diejenigen, die das möchten, ne? Weil ich muss ganz ausdrücklich sagen, wer halt allein im Haus wohnt und sagt, ich will das halt so, ja bitte, okay, dann ist es so. Aber jeder kennt doch die Beispiele, wo es sich halt so ergeben hat, ja, und dann ist jemand übrig und sagt, ach ja, eigentlich kann man da was ändern. Und da gibt es auch interessante Projekte in der Schweiz, habe ich gerade noch was drüber gelesen, ganz tolle Sache, Riesenberatungsworkshops, Forschungsprojekte, wo die in die Kommunen reingehen mit Beratung und dann wirklich einfach sagen, wie können wir umbauen, wie können wir eine Etage abtrennen, wie können wir eine Einliegerwohnung abtrennen, wie können wir Hürden im Baurecht, in der Genehmigungspraxis in den Kommunen senken, damit es einfacher möglich wird, auch ein Gebäude in zwei oder drei Einheiten zu unterteilen. Und dann würde ich sagen, ja, wie können wir vielleicht auch mal ein paar Euro in die Hand nehmen, um dabei zu helfen. Denn es geht doch darum, Wohnraum zu schaffen. Und wenn wir über Neubau reden, also der Fliegerhorst, was da in so ein Smart-City-Projekt reinfließt an Millionen, ja, mit dem erklärten Ziel, irgendwie ja auch was ökologisch Zukunftsfähiges zu machen. Ja, wenn ich dieses Ziel habe, dann hätte ich gerne ein paar Millionchen, die wir auch da reinstecken, vielen, vielen einzelnen Menschen zu helfen, ihr Einfamilienhaus zum Zwei- oder Dreifamilienhaus zu machen. Ein paar tausend Euro reichen in der Regel aus, um das zu unterstützen. Letzten Endes kommt ja hinterher auch Wohnraum raus, der dann wieder vermietet werden kann. Also das ist ja auch, da kommen ja auch Einkünfte, so ist es ja nicht. Aber der Weg dahin, der muss erstmal so ein bisschen erleichtert werden. Und dann brauchen wir ein vernünftiges Beratungsangebot, um den Weg dahin zu erleichtern. Und das muss professionell sein. Das würden wir ja beim Neubau auch nie jedem selbst überlassen, irgendwie sein Haus zu bauen. Ja, das gibt vielleicht seltene Fälle, aber normalerweise sind da schon Profis am Werk im Neubau. Wieso nicht auch bei der anderen Nutzung von unseren alten Häusern? Ich habe mal in einer Initiative gearbeitet, die den Gedanken hatte, einen Ort zu schaffen oder eine Anlaufstelle zu schaffen, wo Menschen hinkommen können zu, ich sage mal, fast allen Fragen des Wohnens. Also beispielsweise, ich habe Probleme mit meinem Vermieter, ich brauche Hilfe oder kennt ihr einen Anwalt, der mir helfen kann oder ich suche eine Wohnung oder ich bin alleine in meiner Wohnung, die ist viel zu groß, zahle zu viel Miete, ich habe Wohnraum anzubieten. Wir dachten, so eine Anlaufstelle ist ziemlich dringend und nötig und das sollte dann auch ein sozialer Ort sein, das soll nicht unbedingt eine Behörde sein. Für uns war das wichtig und eher eine Vernetzung schafft, ob das im Stadtteil stattfindet oder in der gesamten Stadt, sei mal dahingestellt. Aber wir dachten, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, Probleme, sich über Probleme austauschen können, aber sich auch kennenlernen können und dann vielleicht zusammenkommen können. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass man es einfach schafft, eine Plattform zu haben, ob das jetzt ein Ort ist, ob das im Netz stattfindet, wo Menschen zusammenkommen, Wohnraum anbieten, Wohnraum suchen, über Probleme reden beim Wohnen, aber auch eben Beratungsangebote finden, die natürlich dann professioneller stattfinden müssen. Gibt es sowas schon in Oldenburg? Gibt es dazu Ansätze, sowas zu schaffen, sei es nur aus der Zivilgesellschaft heraus oder bei den Behörden? Also es gibt ein ganz paar Entwicklungen, wo man sieht, dass auch Interesse vorhanden ist. Und es geht ja nicht darum, ein Maklerbüro zu machen, was jetzt halt die Stadt betreibt. Ja, es geht nicht um Konkurrenz zum normalen Kaufen und Verkaufen und Mieten und Vermieten. Also ich meine, da gibt es den Markt, der regelt manches, aber wo der Markt es nicht mehr regelt, wo es um soziale Fragen geht, wo es um entweder ältere Menschen geht, die ein bisschen Hilfe brauchen, ja, die einsam sind, oder wo es eben um Menschen geht, die es am Wohnungsmarkt schwer haben, die nicht so einfach was kriegen. Überall da ist natürlich schon die Frage, ja, wie kann auch die Kommune unterstützen oder vielleicht soziale Träger unterstützen, da für eine Verbindung zu sorgen. Und da würde ich jetzt mal zwei Beispiele nennen, wo man so Ansätze sieht, die aber Unterstützung bräuchten. Das eine ist, dass es seit ein, zwei Jahren eine lockere Verbindung gibt von der Wohnprojektszene. Ich meine, wir haben keine richtige Wohnprojektszene in Oldenburg. Ja, es gibt dann 8 oder 10 so Wohnprojekte im weitesten Sinne, die sich zusammengeschlossen haben. Also es geht halt darum, mehr als Wohnen zu bieten. Nicht nur einzelne Wohnungen, sondern man hat vielleicht einen Gemeinschaftsraum, man teilt sich das eine oder andere. Und das ist ganz unterschiedlich in den Wohnprojekten, die wir da finden in Oldenburg. Und die Auftaktveranstaltungen vor Corona, ja, vor ein, zwei Jahren, da kamen dann 100 Leute und mehr, ein riesiges Interesse von vielen Menschen, die gesagt haben, hey, ich suche sowas. Und da gibt es in Städten wie Frankfurt am Main von der Stadt finanziert eine Vermittlungsstelle, die das zusammenbringt. Also die alle Wohnprojekte, die gerade im Entstehen, im Planen, im Werden sind, berät, weil das halt ein komplexer Prozess ist, ein Wohnprojekt hinzubekommen und unheimlich viele Fragen. Und dann muss man natürlich irgendwann mal mit einer Architektin vielleicht reden oder mit einer Juristin etc. Ja, aber dieses Finden, dieser Findungsprozess und auch das zusammenzubringen mit den Menschen, die da vielleicht gern wohnen würden und die sich sowas vorstellen können. Und da gibt es in verschiedenen Städten, aber zum Beispiel Frankfurt, Netzwerk gemeinschaftliches Wohnen von der Stadt bezahlt, so finden dann die zusammen, die sagen, gemeinschaftliches Wohnen ist was für mich. Also da könnte man enorm zulegen hier. Und zweites Beispiel, wenn jemand jetzt im großen Haus ist und sagt, ja, ich würde gerne jemand aufnehmen, jungen Menschen, der mir hilft, ich will gar kein normales Mietverhältnis, ich hätte gerne einen jungen Menschen, der vielleicht meinen Rasen mäht oder für mich einkauft, jetzt gerade in Corona-Zeiten, ja. Und da gibt es das Modell Wohnen für Hilfe. Dieses Modell gibt es in 35 Städten in Deutschland und es gibt es vor allem in Belgien, Frankreich, Großbritannien auf einer professionellen Ebene mit Netzwerken, Austausch und so weiter. Hier in Oldenburg macht das ehrenwerterweise seit ein paar Jahren der ASTA. Aber natürlich hat der ASTA nur begrenzte Möglichkeiten, das ist ja klar. Und wenn der ASTA da eine Viertelstelle oder sowas bereitstellt, dann ist das toll. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Aber ich habe selber dazu geforscht jetzt. Ich kenne alle 35 Stellen in Deutschland und ich kenne die Modelle in anderen Ländern. Und man muss einfach sagen, damit da die nötige kritische Masse zusammen ist, also genug junge Leute, genug Ältere, genug Menschen, das können auch Leute mit Behinderung sein, die eine Hilfe benötigen, da muss ich einfach ein bisschen mehr investieren, ein bisschen mehr Power reinbringen in eine Vermittlungsstelle. Und dann, ja, dann kann man da auch plötzlich in Oldenburg 100, 200 oder mehr im Jahr vermitteln, wenn sowas vernünftig ausgestattet ist. Also auch da, wie bei der Wohnprojektszene, ne? Wir haben gewisse Ansätze, es gibt Leute, die das interessant finden, aber hey, lass uns aufs nächste Level kommen und lass uns was tun. Und so ist es eigentlich mit allen Bereichen, wo irgendwie auch ein soziales Thema ist, wo Menschen Schwierigkeiten haben, auch eben, wie du angesprochen hast, Menschen, die vielleicht geflüchtet sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, überall dort braucht es auch eine professionelle Unterstützung. Also meines Wissens gibt es auch in Oldenburg dieses Netzwerk Gemeinschaftlich Wohnen, wo die Wohnprojekte sich zusammenschließen, vernetzen, Informationen austauschen, weil du Frankfurt angesprochen hast. Ja, nur als, was ich jetzt, der Unterschied ist, in Frankfurt gibt es von der Stadt bezahlt eine Person, die sich mit einem Büro, mit Personal immer darum kümmern kann, dass die Szene, sag ich mal, dieses Netzwerk, was es dann gibt, dass die wirklich sich gut austauschen können, und das ist dann einfach ein Maßstabssprung. Da kann man natürlich ganz was anderes erreichen, als wenn nur in Anführungsstrichen alle, die sonst eh schon überfordert sind mit ihren eigenen Wohnprojektideen, sich dann zusammenschließen. Das ist schön und gut, aber dann irgendwann, wenn man da ein bisschen will, dass es vorwärts geht und dass dieser Bereich sich entwickelt, dann muss man da halt auch mal eine halbe Stelle rein. Ein anderes Beispiel, was ich dazu auch noch gerne erwähnen möchte, ist in den ersten Wochen, als das Coronavirus hier ausbrach, die Einschränkungen kamen, gab es bundesweit, aber auch in Oldenburg, in den Stadtteilen so selbstorganisierte Nachbarschaftshilfen. Also ich kenne das zum Beispiel der VfB für alle, das hier, glaube ich, in der Innenstadt gemacht. Das lief viel über Facebook. Menschen haben dann eine Telefonnummer eingerichtet, wo sich Menschen melden können, die Hilfe anbieten wollen oder Hilfe annehmen, und darüber versucht, eine Vernetzung und eine Hilfsstruktur aufzubauen. Und ich finde, das ist ein super Ansatz, wenn da auch genügend Engagement drinsteckt. Auf der Stadtteilebene beispielsweise Menschen zu vernetzen und Menschen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. In Corona war es natürlich nötig. Ältere Menschen aus den Risikogruppen brauchen beispielsweise Hilfe, haben die Familie nicht im Umkreis oder keinen guten Kontakt zu den Nachbarn. Dann können wir doch hier mal anfangen damit, das zu ändern. Dass es wieder was Soziales gibt, was Gemeinschaftliches, man hilft sich gegenseitig. Das finde ich eine super Idee auf der Ebene der Selbstorganisierung. Das muss ja gar nicht unbedingt so professionell aufgehängt sein. Das kann örtlich vielleicht in den Stadtteilzentren sein. Meines Wissens ist es aber weitestgehend eingeschlafen, nicht weitergegangen. Und aus anderen Städten wie in Bremen, da gibt es das Solidarisch Kröpeling. Oder in Hamburg kenne ich Wilhelmsburg Solidarisch, oder für St. Pauli gibt es das auch. Da ist es jetzt seit einigen Jahren, hat sich das etabliert. In Oldenburg allerdings scheint das nicht wirklich anzulaufen. Liegt es wieder, jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage, an der Struktur der Bewohnung hier, dass das nicht funktioniert? Nein, ich habe auch in Oldenburg den Eindruck gehabt, dass eben genau mit solchen Initiativen, die du nennst, es gibt ja diese Bereitschaft, sich zu helfen und sich zu unterstützen, und das ist vielfach auch passiert. Und dann ist aber die Frage, wie lange hält das Engagement von Einzelnen und wo kann man das verstetigen? Und da ist dann doch auch Politik gefragt und Verwaltung, das zu unterstützen. Also dazu zwei Beispiele. Ja, das eine ist genau dieser Bereich, den ich angesprochen habe, Wohnen für Hilfe, junge Leute bei Älteren. In Belgien gibt es dann eine landesweite Organisation, die das in Brüssel und organisiert, dass junge Leute bei Älteren so über Generationen hinweg zusammenwohnen. Jetzt kam Corona und manche von den Studierenden sind lieber zu Hause bei ihren Eltern geblieben. Und dann hat diese Organisation gesagt, hey, wir sind doch genau die Profis dafür. Wir haben Kontakte zu den älteren Menschen und wir haben Kontakte zu jüngeren Menschen, die beide so einen Kontakt der Generation möchten. Und die haben professionell Telefone eingerichtet mit solchen Einkaufs- und Bringservice und Hilfsservice, um quasi diese Bereitschaft, die es gibt, aufzugreifen, aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die sagen, hey, okay, klar, ich kaufe nochmal für jemanden mit ein, und die das eben benötigen, zusammenzubringen. Und das braucht es halt, damit sowas auf Dauer funktioniert, irgendwie so eine Zentrale. Ja. Und der andere Bereich, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, natürlich gab es auch in Oldenburg 2015, 16 viele Menschen, die gesagt haben, hey, hier kommen jetzt Flüchtlinge an, wir müssen da helfen, und es gab Initiativen und. Aber ja, natürlich, viele Initiativen, die ehrenamtlich beginnen, irgendwann sind dann Menschen auch ausgebrannt, wenn sie das einfach alleine machen. Das ist ja verständlich. Also die Frage ist, wie kann etwas auf Dauer bewerkstelligt werden? Und da muss dann halt auch wieder die öffentliche Hand dabei sein. Und was ich total bewundere, ist diese Idee, was man in vielen Kommunen, in vielen Städten findet. Es gibt so soziale Wohnraumvermittlungen. Das sind entweder kleine Agenturen, die so aus der wohnungslosen Hilfe entstanden sind. Also so was weiß ich, Sozpedal in Karlsruhe oder so, die aus der wohnungslosen Hilfe kommen. Oder es ist von der Kommune, wie die Stadt Karlsruhe zum Beispiel, selbst organisiert. Oder es macht die Caritas oder wer auch immer. Aber auf jeden Fall, diese Stellen helfen zwei Seiten. Die helfen einerseits den Eigentümerinnen, gerade Oldenburg, ja, wieder jemand, der in Oldenburg ein Haus hat, eine Einliegerwohnung hat. Und da sind manche ein bisschen skeptisch zu vermieten, weil man halt leider auch mal schlechte Erfahrungen machen kann, dass man irgendwie jemand hat, der sich als Mieter daneben benimmt, der vielleicht lärmt, der vielleicht alles Messis, Mietnomaden und so weiter. Gibt's halt, ja. Und dann haben halt manche keinen Bock. Also wer nicht professionell vermietet, sondern das privat macht, lässt sich halt manchmal abschrecken. Ich habe selber Leute hier mehrfach kennengelernt in Oldenburg, die mir gruselige Geschichten erzählt haben, was sie schon alles erlebt haben mit Mietern, die irgendwie nicht gezahlt haben. Ja, und dann ist es natürlich traurig, wenn solche Leute ihre Wohnung in Oldenburg leer stehen lassen, obwohl es genug gibt, die das brauchen. Und da kommt dann so eine soziale Wohnraumvermittlung und sagt, wir kümmern uns, wir sorgen dafür, dass die Miete kommt. Und wenn es ein Problem gibt, sind wir nicht in 4 Wochen da, wir sind sofort da. Und das funktioniert. Und dadurch kriegen Eigentümer dann wieder Mut zu sagen, okay, ich vermiete das. Und diejenigen, die den Wohnraum benötigen, die kommen da rein. Also das ist für soziale Fragen. Das ist für Menschen, die ob als Flüchtlinge oder alleinerziehend mit 2 Kindern besonders dringend, die am normalen Markt keine Chancen haben. Ja? Und ich habe gerade Zahlen mitbekommen vom Raumtellerprogramm Baden-Württemberg. Die haben Zahlen zusammengetragen in Karlsruhe. Innerhalb von 1,5, 2 Jahren 80 leerstehende Wohnungen wieder an den Markt gebracht, weil dann sich die Eigentümerinnen wieder getraut haben zu vermieten. Das heißt, wir haben 80 Wohnungen, wir haben weiß ich nicht wie viele Leute, die untergebracht sind, die vorher dringend Wohnraum gesucht haben. Die Menschen, die Wohnraum gesucht haben, sind glücklich. Die das Eigentum haben, sind glücklich. Alle sind glücklich und es kostet lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was gerade, sagen wir mal, in das Smart City Projekt Fliegerhorst reinfließt, um also ein ganz böses Beispiel zu nehmen. Oder einfach ganz normal die Baugebietsentwicklung von jedem neuen Baugebiet in Oldenburg kostet auch richtig Geld. Ja, da werden Straßen gebaut, Buslinien müssen hin und her gehen. Ja, das ist alles richtig teuer und im Vergleich dazu ein paar Stellen einzurichten, die Menschen zusammenbringen, ist super günstig. Genau, weil ich frage mich tatsächlich, oder alle Menschen, die Bedarf haben an bezahlbarem oder günstigem Wohnraum, nimm mal vielleicht alleinerziehende Menschen, aber auch die Geflüchteten, die gerade irgendwie in Blankenburg sind und unbedingt in eine dezentrale Unterkunft möchten, wo melden sie sich, diese Menschen? An wen wenden sie sich, wenn sie wirklich einen bezahlbaren Wohnraum brauchen? Also ist eine kleine Wohnung, wenn es eine Einzelperson ist, vielleicht für 300 Euro im Monat. Schaut man dann bei eBay, schaut man dann bei Immobilien Scout oder bei WG gesucht. Es gibt diese, also hier wäre das ja ideal, wenn es eine Anlaufstelle gäbe, wo man mit all diesen Fragen hingehen kann und wo Leute sitzen, die den Wohnraum kennen. Also die in Oldenburg, die Verfügbarkeit in Oldenburg kennen, Kontakt zu Vermieterinnen und Vermietern haben, die gerne solidarisch sein können und nicht unbedingt an den Bestbietenden vermieten wollen, die vielleicht auch noch mehrere Sprachen sprechen. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Wie können denn überhaupt Zugezogene diesen Wohnungsmarkt hier kennenlernen? Haben ja auch überhaupt keine Chance oder ist es sehr schwierig. Und um da mal kurz einzuhaken, weil natürlich ist es so, dass es auch von Seiten der Verwaltung durchaus Stellen gibt, die sich ja um die Unterbringung von Flüchtlingen kümmern, ja, durchaus, und da werden durchaus auch einzelne Wohnungen angemietet, aber dieses Modell ist ja etwas, da geht es darum, das auch ein Jahr lang zu begleiten. Also diejenigen, die dann irgendwann so weit sind, dass sie eine Wohnung anmieten dürften, aber sie kriegen es nicht, weil es halt dann auf dem freien Markt vielleicht andere früher eine Wohnung kriegen, sage ich einfach mal ganz vorsichtig. Ne? Und da dann zu kommen, wenn dann, was weiß ich, in Ludwigsburg die Caritas kommt und sagt, ja, hallo, wir mieten die Wohnung als erstes. Und nach einem Jahr, wenn das alles gut ist und alle sind happy miteinander, dann gibt es einen normalen Mietvertrag. Dann hat man ein Jahr Zwischenphase, die hilft. Ja, und in dieser Zwischenphase sind die aber immer da und immer ansprechbar. Das kann eine Behörde, die hier Flüchtlinge sonst unterbringt, nicht in der Form, in diesem Volumen leisten. Ja? Und da muss man halt weitermachen und das ein bisschen ausbauen. Und dann eben genau für alle möglichen Menschen, die dringend Wohnraum suchen, egal was jetzt so der Hintergrund ist. Ja? Und das hat man in Baden-Württemberg, gibt es da wirklich landesweit ein tolles Netzwerk, die sowas machen, Raunthaler Baden-Württemberg, ganz fantastisch. Ja? Naja, wenn das in Baden-Württemberg funktioniert, dann könnte das, denke ich, auch in Niedersachsen funktionieren. Ich will noch gerne noch mal auf einen Punkt ein bisschen hinlenken. Das ist die Eigentumsfrage. Wem gehört die Stadt? Wer baut in der Stadt? Wir haben aber hier auch Leerstand. Vielleicht auch nicht so viel wie in anderen Städten, aber das Wallkino als Beispiel oder die Gaststätte Steffmanns in der Kurwigstraße, wo man sich fragen könnte, hier hätten auch seit Jahren Menschen wohnen können. Was läuft da schief? Kann man hier nicht mal die Frage nach der Vergesellschaftung, nenne ich es mal, und nicht Enteignung stellen? Und die GSG, das war auch lange Zeit Thema. Die GSG ist kein kommunales Unternehmen. Es gibt Anteile von Banken an der GSG. Kann man sich hier nicht auch mal die Frage stellen, was mit einer Zurückführung in die Kommune der GSG? Also das eine sind, muss man so sagen, Einzelfälle. Also das Wallkino und die Gaststätte Steffmann gehört halt sehr verschiedenen, sehr unterschiedlichen, die einen halt kleinen Eigentümern. Und das ist übrigens also dumm gelaufen sozusagen. Hätten die damaligen Eigentümer geahnt, wer das kauft und dass die so schlecht mit dieser Gaststätte umgehen, hätten die das denen nie verkauft. Ja, habt ihr mal kennengelernt und das ist wirklich ganz bitter eigentlich. Und gut, der liebe Herr Marseille, der hat nun wirklich genug Kohle und könnte für seine Heimatstadt mal was Ordentliches tun und könnte dafür sorgen, dass da was Vernünftiges zum Wohle aller entsteht. Er macht's nicht, ja, wenn das seine Mutter wüsste, sage ich mal, na gut, traurig, ja. Es ist in allen Städten ein extrem schwieriges Thema, mit welchen rechtlichen Möglichkeiten man in solchen Fällen die Eigentümer, die sich da ungut verhalten, sage ich mal, unter Druck setzen kann, weil es immer ein ganz scharfer Grat ist, wo ist es nur ungut und wo ist es unrechtmäßig. Ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass Oldenburg hier mit aller Energie alle Möglichkeiten ausschöpft. Das muss ich schon sagen, ja. Und es gab ja auch mal vor einer Weile eine Initiative im Stadtrat, dass die Zweckentfremdung von Wohnraum geahndet wird. Also, dass man sagt, Wohnraum, der leer steht, das ist Zweckentfremdung. Und da wurde dann gemeckert, weil das die Linken vorgeschlagen haben. Aber hallo, ich meine, in Stuttgart, München und anderen Städten, da ist das total üblich, dass die Kommune dahinterher ist, Zweckentfremdung von Wohnraum, nämlich Leerstand, zu verfolgen. Also das hat überhaupt nichts mit der politischen Richtung zu tun. Das ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Ja. So, ein anderer Fall ist natürlich neben diesen unheimlich kniffligen Einzelfällen, was macht so eine große Wohnungsgesellschaft? Und wir haben halt dann als große Wohnungsgesellschaft hier nur die GSG. Ja, wenn die GSG mit ihren gemischten Eigentümern, wo ja auch kommunale Eigentümer zugehören, sich so verhalten würde, wie das andere kommunale tun, dann wäre ja alles in Ordnung, aber es passiert eben nicht. Als noch als ich hier hinzog, wir sind 2008 nach Oldenburg gekommen und kurz danach, 2010 oder 2011, hat die GSG 900 Wohnungen verkauft. Und ich war total entsetzt, wie kann eine Gesellschaft knapp ein Zehntel ihres Bestandes verkaufen, privatisieren? Ja, ja, das ist aber doch ein Guter, der das gekauft hat. Die Baumgruppe, privater, vertrauenswürdiger, regionaler aus Hannover oder so. Ja, ja. Und was passiert dann 10 Jahre später? Dann verkauft der das eben doch an so ein Hai. Ich glaube, das war jetzt hier LEG. Also ein großes, privates, kapitalmarktorientiertes Wohnungsunternehmen hat jetzt diese Wohnung bekommen. Und da muss ich leider sagen... Vor kurzem erst. Ne? Also ich meine, so ist das. Wenn man privatisiert, dann mag der Erste noch jemand sein, der einem passt. Aber was ist dann, wenn der Privatisierte wieder weiter privatisiert? Dann ist die Kontrolle weg. Und die darf man halt gar nicht aus der Hand geben. Und von daher, entweder die GSG kommt zurück zu einem Verhalten, was verantwortungsvoll ist, oder man müsste halt eine andere Form finden, möglicherweise eben dann auch eine kommunale Wohnungsgesellschaft gründen oder kommunale Wohnungsgenossenschaften stärken oder all diejenigen Formen stärken, die dafür sorgen, dass nicht spekuliert wird. Da gibt es ja verschiedene Modelle, was die Stiftung Trias mit dem Erbbaurecht macht, was das Mietshäuser-Syndikat macht. All solche Möglichkeiten, die könnte man dann auch von der Stadt aus unterstützen, dass die sich hier ein bisschen mehr breit machen, um denjenigen, die dort wohnen, die Sicherheit zu geben, dass damit nicht mehr spekuliert wird mit diesem Wohnraum. Danke, Daniel Vorhopp, an das Interview. Wir wollen noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Liebig 34 in Berlin ihren Räumungstermin bekommen hat am 9.10. Die Liebig 34 gibt es seit 30 Jahren in Berlin und ist ein Symbol gegen die Stadt der Reichen. Es ist ein Symbol für einen selbstbestimmten und widerständigen Ort in Berlin und aber auch für eine queerfeministische Organisierung aus Flint-Strukturen. Und wir wollen bald diesen Monat auch noch eine Sonderfolge zu dem Thema veröffentlichen. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.